Christnacht aus gesammelter Gedichte von Hedwig Lachmann, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Christnacht. Es steht ein Stern verloren, hoch über einem Haus. Drin ist ein Kind geboren, ein Licht geht von ihm aus. Von wenigen vernommen, tönt eine Botschaft fern. Die Weisen und die Frommen verkünden jenen Stern. Da lauschen alle Ohren, zu denen Kunde dringt. Wo ist der Mensch geboren, der mir Erlösung bringt? Die Städte zu betreten, welch Weges muss ich ziehen, das Wunder anzubeten, wo gläubig niederknien. Ende von Christnacht.